Abschnitt 16 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Bundeslade, Teil 2. Davids kluge Diplomatie erwies sich wieder einmal als ganz vorzüglich. Achis fühlte sich seiner nun ganz sicher. Die Grausamkeit gegen die frühere Heimat musste David auf immer in die Gefolgschaft der Philister zwingen. Der Überläufer und Verräter konnte für Juda und Israel nie mehr etwas anderes sein als ein verabscheuungswürdiger Todfeind. Deshalb trug der Fürst keine Bedenken, als der große Heerbann wieder Saul aufgeboten wurde, auch seinem Lehensmann David und dessen Gewaffneten den Gestellungsbefehl zu senden. David war unangenehm berührt, aber er erkannte sofort, dass jeder Versuch einer Drückebergerei unmöglich war. Eine Ausrede, ein Zögern nur, hätte Misstrauen erregt, sorgfältiges Nachspüren und Entdeckung seiner Lügen und sichern Tod zur Folge gehabt. Der Übertritt nach Juda war gleich gefährlich. Dort drohte unerbittlich Sauls Hass. So musste er das Gesicht wahren und Freude heucheln über die ehrenvolle Aufforderung zur Heeresfolge. Er berief die Seinen zusammen und zog in Eilmärschen nach Afek, dem angesagten Aufmarschorte. Er beschloss aber bei sich, in der Schlacht genau aufzumerken, wohin der Sieg sich neigte. Je nachdem konnte er den Philistern tapfer helfen und nach gewonnenem Kriege vielleicht wenigstens als ihr Lehensfürst die Herrschaft über Juda und Israel erhalten. Oder er ging mitten in der Schlacht zu Saul über. Dann musste der den alten Zwist vergessen, ihn amnestieren und sogar belohnen. Und dann würde man ja sehen, Gott und die Priester würden schon weiterhelfen. Aber es traf sich noch viel günstiger für ihn. Denn als er sich beim Heere der Philister einstellte, schalten die anderen Fürsten sehr auf Achis, dass er die Hebräer mitstreiten lassen wollte gegen ihre Landsleute. Sie fürchteten, als hätten sie sein Inneres erschaut, Davids Abfall und Verrat. Vergebens vermaß sich Achis seiner Treue, bot jede Bürgschaft, erzählte von seinen kühnen Beutefahrten ins Judäaland. Die vier anderen bestanden darauf, dass David schleunigst abzog und wollte Achis es nicht schon zu Anfang der geplanten Operation zum Zwist der Verbündeten im großen Hauptquartier kommen lassen, so musste er nachgeben. Er sprach sich sehr empört über die Engstirnigkeit seiner Freunde aus und entschuldigte sich vielmals bei David. Der zeigte sich tief betrübt, missmutig und arg enttäuscht, verabschiedete sich von Achis und zog sehr zufrieden wieder heim nach Ziklag. Die Hand des Herrn war offenbar wieder über ihm gewesen. Denn nun brauchte er nicht teilzunehmen an der Schlacht im Gebirge Gilboa, in der die Juden und Israeliten die entscheidende Niederlage erlitten und Saul und seine Söhne fielen. Das Blut seiner kampferprobten Schar hatte er schonen können. Sie hatte sich sogar durch den Zuzug eines Häufchens kühner Manassiter vermehrt. Und es konnte nicht ausbleiben, dass sich die Blicke der geängsteten, führerlosen, von den Priestern nach Sauls kläglichem Ende noch mehr beeinflussten und von einem Vormarsch der siegreichen Philister schwer bedrohten Judäer sofort auf David richteten. Auch Sauls Anhänger wusste er glücklich zu gewinnen. Bald klang auf den Gassen und zur Flöte der einsamen Hirten auf der Steppe ein neuer Sang, Davids Klagelied über den Hingang Sauls und Jonathans und ihrer Helden. Das Schwert Sauls ward gerühmt, das stets gedampft hatte vom Blute der Erschlagenen und vom Fette der Feinde, und der Bogen Jonathans, der nie sein Ziel verfehlte. Ihrer Holdseligkeit gedachte des Dichters Kunst, pries ihre Adlerschnelligkeit und ihre Löwenkraft und die Freigiebigkeit und wahrhaft königliche Huld Sauls, der Gold, Kleinode und Scharlach gespendet hatte zum Schmucke der Frauen. Und in ganz Juda wusste man es bald, und darüber hinaus auch in Israel, David schlägt die Harfe. Keine Andeutung war in seiner Totenklage vom Grimme Sauls wider ihn selbst. Alle rühmten seinen Anstand und Herzenstakt. Als er in kühnem Entschluss die Grenze überschritt und vor Hebron erschien, der priesterlichen Freistatt der Söhne Aarons, fand er offene Tore und offene Herzen, und die Ältesten aus Juda fanden sich sofort ein und salbten ihn zum König. Der Atem Davids war wieder friedlicher und ruhig geworden. Die Angstgesichter waren zerstoben. Die Erinnerung an den glücklichen Ausgang ließ die schweren schwarzen Schatten abgleiten von seiner Seele. Sie kehrte heim aus der bitteren, blutgefleckten und schmachumhüllten Vergangenheit in die freudige und ehrenvolle Gegenwart. Und der König von Juda und Israel schlummerte traumlos weiter. Ein Geräusch ermunterte ihn. Er blinzelte gegen die Sonne, noch im Halbschlaf verfinsterte sich sein Gesicht. Die Störung ärgerte ihn und die beiden Männer, die vor ihm standen, liebte er nicht gar sehr. Sofort aber fasste er sich, richtete sich vollends wach empor, sprang vom Lager, ergriff sie herzlich bei den Händen und zog sie in die Kühle des kleinen, aufgemauerten Dachgemaches. »Sieh da, Zadok und Abjatar, meine lieben, teuren Freunde, zum Guten führt Herr Zebaoth euch her. Was bringt ihr eurem König, dem Knechte des Herrn?« Die beiden Priester zögerten einen Augenblick mit der Ansprache, als suchten sie nach den Worten der Begrüßung. Beide waren etwas befangen, der große Hagere und der gerundete Kleine. Dann begann Zadok zu sprechen. »Gegrüßet seist du, Gesalbter des Herrn. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir. Er mache deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Er erhöhe dich und dein Haus und halte die Krone bei deinem Samen ewiglich. Er breite deine Herrlichkeit aus über die Lande und«, hier fiel Abjatar ein, ängstlich zu kurz zu kommen, »und er reiße die Götzendiener vor dir auseinander wie das Wasser. Er zerstöre durch dich die Gräuel der Moabiter und Ammoniter. Er mache deinen Namen groß wie den Namen der Großen auf Erden. Er segne deine Weiber, Kinder, Ochsen, Esel, Kamele, Schafe, Ziegen nebst den Lämmern und Zicklein, die um sie springen.« Und so weiter, dachte David, und so weiter. Das alles kenne ich doch schon und habe es oft gehört. Und es ist gut, wenn das Volk dabei steht. Es erhöht das Ansehen und die Ehrfurcht. Aber unter uns wäre so viel Aufwand wirklich nicht mehr vonnöten. Er nickte den Priestern zu, aber diese ließen sich nicht unterbrechen. Der König musste die ganze Litanei über sich ergehen lassen und war in seinem Innern sehr böse, denn er wusste, Priesterworte kosten Geld. Viele Priesterworte kosten sehr viel Geld. Äußerlich aber machte er ein frommes, aufmerksames Gesicht, als stünde er vor unerhörten Offenbarungen. Endlich waren sie fertig, der Atem ging ihnen schon schwach, umständlich verneigten sie sich gen Osten, hoben die Hände und spreizten die Finger zum Zeichen des Segens, dann erst ließen sie sich erschöpft nieder und fächelten die erhitzten Gesichter. »Der Herr Zebaoth«, begann dann Abjatar wiederum, »ist uns erschienen und hat uns geboten, zu dir zu eilen, David, König von Juda und Israel.« Auf diese Einleitung kannte der König, sie verhieß zumeist nichts Gutes, aber höflich und diplomatisch, wie vor den Gesandten eines fremden, mächtigen Fürsten, hielt er den aufsteigenden Zorn zurück. Was wollten sie nun schon wieder, diese unersättlichen Nachfahren Aarons? »Ich hoffe, dass ihr gute Botschaft bringt von meinem Herrn. Habe ich nicht nach seinen Geboten gelebt und mich von Sünden reingehalten?« Eilig durchrann sein Gedächtnis die letzte Zeit. Nein, es lag wirklich nichts von Belang vor, nichts wenigstens, was eine große Bedrohung und entsprechende Buße und Lösegeld gerechtfertigt hätte. »Ich habe die Opfer dargebracht, wie es festgesetzt ist, und ich habe gesorgt für die Gerechten des Herrn. Wo sind sie hin, die die Widersacher von euch und euren Brüdern waren? Sie sind zerstreut in alle Winde. Ihre Gebeine sind den Tieren der Wüste verfallen und ihr Name ist ausgetilgt in Juda und Israel. Saul erließ Gesetze gegen die Priester, meine Freunde. Er verbot den Zeichendeutern, Propheten und Zauberern ihr Werk und klärte das Volk auf, dass es abließ vom Glauben an die Heiligkeit der Leviten, die nicht säen und doch ernten von der Arbeit aller Stämme im Lande Kanaan. Auf der Höhe bei Gibea schlug er durch Doegs Hand 85 der Diener am Heiligtum auf einen Satz. Er machte Nobe, der priesterlöbliche Stadt, dem Erdboden gleich. Und nur du, mein lieber Abjatar, entkamst dem Gemetzel. Aber der Herr gab Saul in die Hand der Philister, und die Krone kam an mich. Und ich wandelte das Wort des vom Herrn Verworfenen, hob auf seine Edikte und war den Priestern hold und heilsam. Was will der Herr Zebaoth durch euren Mund seinem Knechte verkünden? Sehet, ich bin seiner Verheißung gewärtig.« Unruhig hatten die beiden hin und her gewetzt. Sie verstanden den König wohl, verspürten die geheime Drohung in den Erinnerungen an die Priesterverfolgungen von Saul, die er ans Licht rief. Zadok sah Abjatar an, Abjatar den Zadok. Ob sie es verschoben? eine günstigere Stunde abwarteten? Denn der Rat der Priester hatte Großes ausgesonnen und David schien heute wenig zugänglich. Sie hätten ihn vielleicht nicht im Schlafe stören sollen. Doch es galt von Zeit zu Zeit, das Privileg zu wahren, und einmal musste diese Angelegenheit zur Sprache und zu Ende kommen. »Nichts Böses gedenkt dir der Herr, unser Gott. Er ist freundlich über dir und deinem Hause, o erhabener Sohn Isais.« »Na also«, dachte David, »nur gut zureden. Seht ihr, wir verstehen uns schon. Aber was wollt ihr denn eigentlich?« »Sondern es handelt sich um des Herrn eigenes Wohl und Gedeihen. Er ist betrübt, dass man sein Heiligtum vergisst, und fürchtet, das Volk könne ihn gering achten und abfallen von ihm. Und dann wohl auch von dem König, den er eingesetzt. Wenn er sieht, wie die falschen Götzen ringsum geehrt werden und mit Schätzen überhäuft, verlassen und vergessen aber steht sein Zeugnis in der Ferne, an unziemlichem Platze und nur den wandernden Hirten bekannt. Kein eigenes Dach ist ihm mehr bereitet, nicht einmal eine Hütte, wie zu den Zeiten, da unsere Väter wanderten durch die Gefahren der Wüste. Also sprach der Herr zu uns: Gehe zu David, meinem Auserwählten und von mir Erhobenen und Gesegneten, und ratschlaget mit ihm, wie man mir Ehre erweise und das Volk kräftige im Glauben an mich und in Demut vor seinem König. David dachte nach. In den Worten der Priester steckte verborgen ein weiser Sinn. In erster Linie kam es ihnen natürlich nur darauf an, die eigene Macht zu festigen und für ihren Säckel zu sorgen. Aber sie hatten recht, sein Los war mit ihrem verknüpft. Sie hatten ihn geführt und beraten und unterstützt, und er durfte es mit ihnen nicht verderben. Sicherlich war es klug, dem Volke ein sichtbares Zeichen von der Herrlichkeit seines Gottes zu geben. Prunkvoll und glänzend musste er ihnen erscheinen und mit Freudenfesten und Getöse nahe gebracht werden. Das lenkte auch sein ewig unruhiges Gemüt von Kritik und Widerspiel gegen seine eigene königliche Majestät ab. Denn die Sinne des Volkes gleichen denen von Frauen und Kindern. Unstet und der Abwechslung froh ergötzen sie sich am Schein und schmeichelnden Worten, und das Spielzeug, das sie heute ans Herz gedrückt reizt, morgen nur noch zur Zerstörung und wird missachtet als Auswurf und Kehricht. Weise erscheint mir wie immer der Wille des Herrn und klug das Wort seiner erwählten Diener. Aber unwürdig bin ich für euch und stumpf sind meine Ohren. Sie hören wohl, aber sie verstehen nicht. Mich dünkt, ich sollte ihrer rufen lassen. Er wird besser erfassen, was meine hohen Gäste meinen. Wieder wurden die hohen Priester unruhig. Ihrer, der Jairiter, war der Hauskaplan Davids, einer der ihren zwar, aber seiner Stellung nach doch ein nicht ganz zuverlässiger Wettbewerb. Auch mochten sie nicht gern einen Aufschub. Die Sonne stieg und es nahte die Zeit des Mittagopfers und des Mittagmahles. Unser Herr und König tue nach seinem Wohlgefallen, doch wer vermöchte schneller und richtiger das Gebot des Allerhöchsten zu verstehen als der Herrscher über Juda und Israel? Auch bedarf es nur eines einzigen Wortes. Was also wünscht der Herr, mein Herr und Gott, gesegnet sei sein Name? Darauf sprechet Amen, Amen. Der Herr wünschet die Heimführung der Bundeslade. Die Bundeslade. Wie mit einem Zauberschlage versank vor David alles. Seine Burg und Zadok und Abjatar neben ihm, die Krone, die er trug, und der blutige Weg, der ihn zu ihr geführt. Ein Knabe war er, ein unschuldiges Kind, vom Ehrgeiz unversehrt, von den Lockungen der Priester noch nicht vergiftet. Der Sabbat feierte über der Arbeit, ein Büblein lehnte am Knie von Urgroßmütterchen Ruth, und mit leiser singender Stimme erzählte sie im Dämmer des Frauengemaches die alten Mähren der Ahnen. Erzählte die Mähr, wie sie überkommen war von Mund zu Mund durch die Jahrhunderte, ausgeschmückt durch das Lied der Sänger und die schweifende Fantasie der Mütter und Kinderfrauen. Ihr weißer Scheitel neigte sich über den braunen jungen Kopf mit den großen, fragenden Augen und dem Rot der eigenwilligen Locken. Ihr gutes, stilles, zerfälteltes Greisenantlitz bewahrte noch einen Schimmer der demütigen Hingabe und stillen Treue, die die jugendfrischen Züge der Ehrenleserin beseelt hatten, als sie vor Boas stand, dem Gebieter der Felder. Und wenn auch im Innersten, ganz im Innersten des nur schwach bewegten, fast 100-jährigen Herzens die Scheu und Verehrung vor dem gewaltigen Komos, dem furchtbaren Gott der Moabiter, ihrer Stammesgenossen, nicht erstorben war, so hatten ihre Lippen doch gelernt, den unsichtbaren Jahweh zu preisen, und sie kündete dem Urenkel den Sang von der dreifachen Heiligkeit des Herrn des Himmels und der Erden. Am liebsten hörte er von den Taten Mose, des Gesetzgebers und Führers der Väter. Und den Höhepunkt bildete hier wiederum die Sage vom Berge Horeb in der Wüste Sinai. Von Angesicht zu Angesicht standen der größte Mensch und der erhabenste Gott einander gegenüber. Nicht wie einst Jakob im Traum nur und umgeben vom Chor der Engel, nicht am irdischen Fuße der Leiter der eine und auf dem unendlich fernen Wolkenthron der andere, sondern gleich und einander ebenbürtig, auf einsamer Gipfelhöhe, ganz allein beide, ganz allein. So rangen sie miteinander, ohne Zeugenschaft von Menschen oder Dämonen, einer in den anderen versenkt. So schlossen sie den ewigen Bund, im kreißenden Aufruhr der Natur, im Feuergeysir des Berges, in Sturm, Grellblitz und murrendem Donnerdumpf, bei lastendem Wolkendunkel unter der Furcht der erzitternden Erde und vor der unendlichen, schweigenden Erhabenheit des Weltalls wurde das göttlich-menschliche Gesetz geboren, das seinesgleichen nicht hatte vor dem und niemals überflügelt werden wird im Laufe der Jahrtausende. An der Schwelle des gelobten Landes auf dem Gipfel des Nebo ward späterhin Moses Erdenwallen vollendet. Das Volk aber, das er befreit hatte aus unwürdiger Schmach, das er mit sicherem Willen gerettet hatte aus aller Not der Wüstendürre und des reißenden Meeres, das er geläutert hatte, wenn es zaghaft wurde und an die Botschaft des Ewigen vergessen wollte, betrat die verheißenen, glücklichen Gefilde von Kanaan. Mit sich führte es durch die lange Zeit der Wanderung, der Sehnsucht und der Erfüllung das sichtbare Unterpfand des Heiligen Bundes, die Lade mit den steinernen Tafeln vom Berge des Sinai. Nicht kostbar genug konnte die Hülle für ein solches Kleinod sein, und nicht schmückende Worte genug konnte die Erzählerin für die aufgeregten Wünsche des Knaben finden. Er sah ihn genau vor sich, den Schrein aus dem Holze der Akazie, des Baumes des Lebens. Wie glänzte der Überzug innen und außen von der spiegelnden Pracht des puren Goldes, fein gewunden, leicht und gefällig zu schauen, und doch von gediegenem Gewicht war der rot-goldene Kranz, der sich um den Rand schmiegte, und edel geschwungen fügten sich die vier güldenen, gegossenen Ringe an den Seiten ein. Ihre Bestimmung war es, die goldbeschlagenen Stangen aufzunehmen, mit denen man das Heiligtum vorantrug in die Feldschlacht. Dann wurde es in den Vorhang der Stiftshütte gewickelt, der aus blauem und rotem Purpur, Scharlachtuch und weißem Leinen gewirkt und mit den Bildern von Cherubim bestickt war. Eine zweite Schutzhülle von Dachsfellen schmiegte sich darüber, und über allem breitete sich eine schimmernd blaue Decke. So geleitete es das Heer in den Kampf für Gottes Herrlichkeit und die Erhöhung des auserwählten Volkes. Oben auf der Lade aber befand sich der Gnadenstuhl, eine Platte völlig von feinstem Golde gefertigt und gekrönt von zwei Cherubim, die des Künstlers Bezalel Hand aus Gold getrieben hatte. Ihre Flügel breiteten sich schützend und segnend über dem Zeichen des Bundes, und das holde und ernste Antlitz wandten sie einander zu und neigten es in Demut leicht gegen das irdische Abbild der göttlichen Geruhsamkeit. Die Wunder des Paradieses selbst wurden so auf die Erde gebracht. Denn als nach Mose auch seine Begleiter, Aaron und die 72 Auserwählten, Gott schauen durften auf seinem himmlischen Throne und der des Himmels bläue, widerstrahlende Saphir, die Grundlage seines Herrschersitzes, vor ihnen leuchtete, da bildete den Schemel seiner Füße eine Gnadenbank, und getreu nach ihrem Muster wurde der Aufsatz der Lade gefertigt. In alle Zeiten ward so den Stämmen Judas und Israels gewährt, dass Jahwe unter ihnen weilte und in Gnaden mit ihnen war. Himmel und Erde einten sich in diesem sichtbaren Zeichen und Abglanz der unendlichen Erhabenheit. Der Geist Gottes, der Himmel und Erde geschaffen, hatte seinen irdischen Ort in der heiligen Schöpfung des Gesetzes vom Berge Horeb, das aufbewahrt wurde in der Lade des Bundes. So klang die Mär der Ahne, so tönten die verlorenen, vergessenen, reinen Stimmen der süßen Kindertage nachhallend nach den frommen Worten der längst dahingegangenen, ehrwürdigen Mutter seines Geschlechtes, im Ohre des Mannes wieder, der nun selbst ein Herrscher geworden war über das Volk, das Mose einst begnadet mit den hohen 10 Geboten des Rechtes und der Sittlichkeit. Ende von Abschnitt 16, gelesen von Alice Stein.